Mein Stoffwechsel ist nicht normal. Einige Menschen glauben wirklich, ihr Stoffwechsel sei schuld an ihrem Übergewicht. Nein, ist er nicht. Der Stoffwechsel funktioniert bei jedem Menschen nach denselben chemischen Gesetzen. Er unterliegt biochemischen Prozessen und das ist auf der ganzen Welt unter ähnlichen Bedingungen auch ähnlich. Nehmen wir beispielhaft das organische Element Kohlenstoff. Dieses Atom hat bis zu 6 Bindungsarme und kann sich damit etwa an Sauerstoff, an Wasserstoff, an Kohlenstoff oder an andere Stoffe binden. Woran sich Kohlenstoff nun bindet, das entscheidet nicht der Kohlenstoff selbst. Es sind bestimmte zusätzliche Impulse, ausgelöst durch Neurotransmitter, die den Stoffwechsel im Körper beeinflussen, nämlich unser Empfinden. Wie massiv wir mit unserem Empfinden in den Stoffwechsel und damit in den Neurotransmitterhaushalt eingreifen können, weiß jeder Mensch. Vielleicht haben Sie den Satz »Ich mache mir vor Angst in die Hose« schon einmal gehört. Oder vielleicht hatten Sie schon einmal einen Schweißausbruch bei einem Albtraum. Der Stoffwechsel folgt den Impulsen unseres Gehirns. Es liegt also nicht an Ihrem Stoffwechsel, dass Sie übergewichtig sind, sondern daran, wie Sie ihn ansteuern. Und das hängt mit Ihrem Empfinden und in diesem Fall speziell mit Angst zusammen, wie wir ja schon geklärt haben. Natürlich gibt es auch ganz eindeutige Krankheiten und Störungen, wie etwa Schilddrüsenerkrankungen, die den Stoffwechsel beeinflussen. Ebenso wie auch Hormonpräparate und kortisonhaltige Medikamente oder auch Verhütungsmittel sich ganz direkt in den Hormonhaushalt einmischen und damit zu Übergewicht führen können. Doch damit wäre ja die ursprüngliche Quelle des Übergewichtes isoliert. Mit dem Stoffwechsel an sich wäre ohne diese Störung also alles in Ordnung. Wie sehr die Produktion von Neurotransmittern, Enzymen, Hormonen von unserem Empfinden abhängt und uns damit auch dick machen kann, beschreibt Udo Pollmer, wissenschaftlicher Leiter des Europäischen Institutes für Lebensmittel- und Ernährungsfragen und Deutschlands renommiertester Ernährungsexperte. In seinem Buch »Esst endlich normal«, wie die Schlankheitsdiktatur die Dünnen dick und die Dicken krank macht, verweist er auf 2 amerikanische Studien, die übereinstimmend untersucht haben, dass Menschen beim Fernsehen eher dick werden als beim Lesen von Büchern oder beim Hören von Musik. Pollmer beschreibt, wenn für den Fernseheffekt weder Kalorien noch Bewegung ausschlaggebend sind, was in aller Welt ist es dann? Geht von der Flimmerkiste etwa eine geheimnisvolle Strahlung aus, die die Fettzellen schwellen lässt? Die Antwort ist möglicherweise viel simpler, denn es gibt einen wenig beachteten Effekt des Fernsehkonsums auf den Stoffwechsel. Er sorgt für eine Erhöhung des Cortisolspiegels. Schließlich soll das Programm den Zuschauer emotional berühren. Es soll ihn derart fesseln, dass er nicht anfängt, durch die Kanäle zu seppen. Doch das bleibt nicht ohne Folgen für das hormonelle Gleichgewicht. Während Gewaltdarstellungen und Actionfilme das Cortisol auf jeden Fall nach oben treiben, hatten heitere Sendungen, zumindest bei einem Teil der Studenten, einen gegenteiligen Effekt. Ich sag's ja, Angst macht dick. Und nun wissen Sie, was sich da auf körperlicher Ebene abspielt.